Vom 19. bis 23. Juni gab es in Korea einen FIFA-Lehrgang für Fußballtrainer hoher Ebene. Am Lehrgang, der im Kim Il-sung-Stadion stattfand, beteiligten sich die Trainerinnen und Trainer der zentralen Sportclubs. Beim Lehrgang wurden die theoretisch-praktischen Fragen über die Rolle der Trainer, das Spielsystem, die Geschwindigkeitsübung und die Leitung des Trainings behandelt.